Die vollständige Vernichtung des Judentums wird wichtigstes Kriegsziel, auch um die bisherigen Verbrechen zu vertuschen. Dazu braucht es tausende entschlossener, kaltblütiger SS-Männer und eine Erzählung, die ihnen das Morden leichter macht, ja, ihnen sogar als einzig denkbarer Weg erscheint. Himmler wählt das Narrativ von der Pflicht, die man unter großen Opfern erfüllen müsse. Und es funktioniert. Bis zum allerletzten Moment sind die Krematorien in Treblinka und Auschwitz in Betrieb. Bis Kriegsende sterben weitere Millionen Jüdinnen und Juden, obwohl die militärische Niederlage unausweichlich wird. Die SS folgt der Erzählung von der Pflichterfüllung offenbar blind. Doch wie konnten Himmlers Worte derart verfangen? Weiter gefasst, wie konnten die Nationalsozialisten einen Apparat aufbauen, streng gedrillt und zum Äußersten bereit, in dem bis zur totalen Niederlage 1945 kaum jemand aufbegehrte? Welche Selbsterzählung lag dieser militärischen wie kriminellen Bereitschaft zugrunde, die im Dienste eines höheren Ziels alle Menschlichkeit vergaß? Um uns diesen Fragen anzunähern, möchten wir herausfinden, was die sogenannte Tiefengeschichte Deutschlands bis 1933 gewesen sein könnte. Um das soziologische Konzept selbst zu verstehen, begeben wir uns zuerst in eine andere Zeit und in ein anderes Land, welches die vielleicht deutlichste Tiefengeschichte besitzt, in die fantastischen Staaten von Amerika. Die Tiefengeschichte und das Land der unbegrenzten Fiktion. In ihrem Buch »Fremd in ihrem Land – Eine Reise ins Herz der amerikanischen Rechten« von 2017 beschäftigt sich die Soziologin Arlie Russell Hochschild mit der Frage, warum amerikanische Wähler, die der Working Class angehören, sich mit ihrer Stimme für Donald Trump wissentlich gegen ihre eigenen ökonomischen Interessen entschieden haben. Ihre Grundlage sind qualitative Interviews mit Menschen aus Louisiana, einem Zentrum der Tea Party-Bewegung, Sammelbecken für erzkonservative Rechtspopulisten, die 2009 gegründet wurde, um gegen den angeblichen Sozialismus von Obama vorzugehen. Im Rahmen ihrer Beobachtungen entwickelt Hochschild den Begriff der Deep Story, den der deutsche Soziologe Klaus Dörre mit Tiefengeschichte übersetzt. Fußnote: Dörre hat sich in seinem Buch »In der Warteschlange – ArbeiterInnen und die radikale Rechte« von 2020 insbesondere mit einer rechten Tiefengeschichte in Deutschland auseinandergesetzt und mit der Frage, wie sich die Rechte im Laufe der Zeit radikalisierte. Dabei wendet er, wie seine Kollegin Hochschild, das Bild der Warteschlange an, um zu verstehen, warum Arbeiter mit rechtsextremen Parteien wie früher den Republikanern oder aktuell der AfD sympathisieren. Ende der Fußnote.